Die Schweizer Großloge Alpina wird heute noch von 20 amerikanischen Großlogen nicht anerkannt, weil sie mit dem von England und Amerika nicht anerkannten französischen Großorient Beziehungen unterhält. Und die Großloge zu den drei Weltkugeln in Berlin erklärte noch am 14. Mai 1905, dass sie mit der Grand Loge de France nicht in nähere Beziehungen treten könne, weil diese ebenso wie der Grand Orient de France in ihrem Ritual jede Andeutung des großen Baumeisters aller Welten sorgfältig vermeide und durch Anrufung der Vernunft Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit ersetze. Das waren also in groben Umrissen gezeichnet die Folgen des Schrittes vom 10. September 1877. Es nützte dem Grand Orient wenig, dass er immer aufs Neue beteuerte, es sei ihm nur darum gewesen, die Idee der Toleranz restlos zur Durchführung zu bringen. Gegen den Gottesglauben oder den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele habe er durchaus nicht Front machen wollen. Die französische Freimaurerei ist weder theistisch noch atheistisch. Sie hat als einzigen Grundsatz die vollkommene Achtung vor der Gewissensfreiheit. Derartige Stimmen verhalten jedoch ungehört. Wilhelm Ohr ist nun freilich der Überzeugung, dass solche Äußerungen des Grand Orient zwar ehrlich gemeint, aber trotzdem durchaus unrichtig seien. Die französische Freimaurerei sei völlig politisiert und antiklerikal. Tatsache ist, dass Monarchisten ebenso wenig aufgenommen werden wie Leute, deren religiöse Überzeugung außer Zweifel steht. Daher auch die zahllosen Fragen seitens der französischen Stuhlmeister, wenn es sich um die Aufnahme eines neuen Lichtsuchenden handelt. Sie verlangen eben, sagt Bruder Romeisen, dass man ein guter Republikaner und Freidenker sei. Dafür liegen eine Anzahl von einwandfreien Beweisen vor, von denen zwei je noch angeführt seien. An der Spitze des französischen Großorients steht der Ordensrat, Conseil de l'Ordre, der aus 23 Mitgliedern besteht und die eigentliche Leitung innehat. Mitglied dieses Ordensrates kann nur derjenige sein, der sich verpflichtet, dass er weder er selbst noch seine Kinder die Gebräuche irgendeiner Religion befolgen werden. Mitgeteilt in der freimaurerischen Zeitung Orient, Ofenpest 1893. Auch die Akazia vom Februar 1908, Nummer 62, Seite 81 bis 99 gibt zu, dass seit der Dritten Republik 1871 die Freimaurerei und insbesondere der Grand Orient offiziell eine antiklerikale Haltung einnehmen. Die Freimaurerei steht heute im offenen Kampf mit der Kirche. Aber welche Taktik sollen wir anwenden? Sollen wir die Katholiken töten, peinigen, einsperren, ihre Güter konfiszieren? Wir brächten es nicht übers Herz. Bald darauf aber brachten es die Brüder doch übers Herz, wenigstens die Güter der Kirche zu konfiszieren. Aus all diesen Beispielen ergibt sich wohl von selbst, dass der Wahlspruch der schottischen Hochgradmaurerei »Gott und mein Recht« heute nur mehr ein trügerisches Aushängeschild ist. Man will der profanen Welt Sand in die Augen streuen und überdies dem Bruch mit der englischen und amerikanischen Freimaurerei, die drei Viertel aller Freimaurer der Erde umfasst, um jeden Preis vermeiden. Selbstverständlich treiben die Freimaurer in den meisten Staaten auch Religionspolitik. Ein Beschluss der ungarischen Hochgradmaurerei vom 16. März 1890 lautet wörtlich: Die Aufgabe der Hohen Grade ist die wirksame Verbreitung der freimaurerischen Grundsätze. Die Werkstätten der Hohen Grade vollführen mit zentralisierter Kraft die geistige Leitung der Logen. Sie streben dahin, dass in der profanen Welt solche Fragen erfolgreich gelöst werden und solchen Ideen Geltung verschafft wird, welche unter den gegebenen Verhältnissen den Sieg der Sache der Freimaurerei am meisten fördern. Zu diesen Ideen gehört zum Beispiel die Einführung der Zivilehe, die den ungarischen Freimaurern nach jahrelanger Vorbereitung tatsächlich gelungen ist. Zu diesen Ideen gehört ferner die Abschaffung des Religionsunterrichtes in den Schulen. Sie wird von den ungarischen Freimaurern genauso gefordert wie von den italischen Brüdern. Kein Religionsunterricht, Gewissensfreiheit, rief Bruder Ulisse Bakki vom 33. Grad aus während einer Rede vom Dezember 1906 in der Loge Rienzi im Orient von Rom. Und kein Religionsunterricht, Gewissensfreiheit, halte es in allen Logen Italiens wieder. Als dann Bruder Ernesto Nathan, 33. Grad, früher durchlauchtigster Großmeister des italischen Großorients, 1908 zur Verwunderung aller plötzlich Bürgermeister von Rom wurde, war sein erstes am 11. Juli 1908 in allen städtischen Lehranstalten den Religionsunterricht abzuschaffen. Man hat sich immer gewundert, dass es nicht einmal dem feinen Diplomaten Papst Leo dem 13. gelungen ist, eine Aussöhnung zwischen Königtum und Papsttum herbeizuführen. Die Schuld lag weder auf Seiten des Königs noch auf der des Papstes. Es waren die Freimaurer, welche eine solche Versöhnung aufs Schärfste bekämpften und tatsächlich auch verhinderten. Die Minister, insbesondere Depretis, der selbst Freimaurer des 33. Grades war, wurden entsprechend beeinflusst, an ihre Eile erinnert und zum Gehorsam geradezu gezwungen. Im Nicht-Eingeweihten mag dies übertrieben erscheinen, die landläufige Ansicht geht doch dahin, dass ein Minister bloß dem Könige und allenfalls der gesetzlichen Vertretung des Volkes, also dem Parlamente, verantwortlich sei. Das ist jedoch nicht so in jenen Ländern, wo die Freimaurerei einen bedeutenden Anhang und Einfluss besitzt. Artikel 23 der Allgemeinen Gesetze der Freimaurerei in Italien sagt ausdrücklich: